Herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast. Heute mit dem schönen Thema Soundtracks. Zu Gast sind Neo alias N30 und Swagbert. Sag mal hallo. Hallo. Hallo. Ja, ich denke, der einfachste Beginn ist zu sagen, was denn eure Lieblings-Soundtracks sind, wenn ihr denn welche habt. Ja, ich glaube Dark Souls. Ich würde schon sagen, doch. Gerade derzeit wieder Dark Souls. Erster Teil oder beide? Definitiv der erste, der zweite ist nicht gut. Dark Souls spielt man ja jetzt allgemein so, jeder so, und fand auch richtig geil in Kämpfen. Das war so richtig schön, typischer, epischer Soundtrack, fand ich. Das hat einfach super gepasst und richtig die richtige Stimmung gebracht beim Kämpfen. Ja, ich hab's leider immer noch nicht gespielt. Ich kenne den Soundtrack nicht. Ja, musst du nachholen. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Was genau bellt dir denn an dem Dark Souls Soundtrack so? Die Atmos halt geil, das passt halt perfekt zum Spiel. Es sind hier und da, also ich mache eben Mucke nebenher, das sind einfach Sachen, wo ich denke, das würde ich halt irgendwie am liebsten sogar direkt samplen, weil da halt richtig gute Sachen dabei sind, dann halt. Es trifft halt auch mein Geschmack einfach, wie so orchestral, Chor, immer so hohe Frauenchöre, zwischendrin Pianostücke, das ist halt eigentlich das Simpelste, was man als Soundtrack machen kann, aber gerade das Ding ist geil. Ich finde gerade, dass so viele Soundtracks echt nach diesem Schema, was du jetzt gerade beschrieben hast, klingen. Also nehmen wir mal Skyrim, den Skyrim-Soundtrack. Der ist geil, aber der klingt halt auch ziemlich generisch, finde ich. Und das war bei Dark Souls, das war irgendwie, es hatte was Eigeneres, was Düsteres. So. Ja, es war halt auch ein bisschen weird. Also es ist halt so, man merkt halt auch, dass es zwar das gleiche Konzept ist, aber von Japanern gemacht. Hast du noch irgendwie einen anderen Soundtrack oder Dark Souls so als Nummer 1 ganz weit oben alleine stehend? Eigentlich ganz viel, das ist das Problem, das ist bei mir ganz schwer zu entscheiden. Ich meine, Breaking Bad hat ja jetzt nicht unbedingt einen eigenen Soundtrack, sondern viele Lieder halt, die zusammengesammelt sind, da ist ganz viel super Musik dabei. Das Spiel The Cat Lady richtig gut mit so Industrial, was auch immer, Mucke zwischendrin. Ich könnte mich da schwer beschränken einfach. Und wie sieht's bei dir aus, Redbird? Was ist dein Lieblingssoundtrack? Ich wusste es nicht so, konnte mich nicht auf einen beschränken und wusste jetzt nicht genau, ja, was waren die besten Soundtracks, die ich gehört habe. Aber dann habe ich an das Spiel gedacht und dann musste ich gleich an Halo denken. Und dann habe ich mir auch gleich mal 5 Stunden lang den Halo-Soundtrack angehört und es hat meine Meinung dann nochmal unterstrichen. Also das ist natürlich auch viel mit Nostalgie verbunden, weil ich Halo schon, ja, seit Teil 2 spiele. Und wenn ich den Soundtrack höre, dann kommen gleich die ganzen Erinnerungen hoch und ich bekomme Bock, Halo zu spielen. Das ist ein unfassbar geiler Soundtrack für mich einfach. Ist das auch so orchestral oder sowas? Oder ich weiß es nicht genau, weil ich habe Halo nie gespielt, weil kein Konsolenmensch. Und deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja, vor allem der Title Screen, wenn du im Menü bist, das ist sehr orchestral, hat auch einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Aber es hat eine schöne Vielfalt. Da, ja, genau. Jedes Mal, wenn du ins Menü gehst, da kommt dieses, oh, es klingt wie Kirchengesänge. Das ist alles sehr eingängig. Gibt es irgendwie zwischen den Teilen so eine Abstufung, die du treffen würdest, irgendwie erster, bester, zweiter, dritter oder sowas? Oder alles gleich gut? Es ist schwer zu sagen. Also vom Soundtrack her könnte ich mich, glaube ich, nicht entscheiden. Könnte ich auch schwer unterscheiden unter den Spielen. Jetzt einfach so, würde ich sagen, der zweite Teil hat mir am besten gefallen. Aber das war wahrscheinlich auch, weil ich am jüngsten war, als ich den gespielt habe. Und den habe ich dann immer mit meinen Freunden gespielt. Also ich weiß nicht, wie weit da Nostalgie mitspielt. Aber für mich war der zweite Teil der beste an sich. Auch wenn ich den Multiplayer nicht gespielt habe, für den er eigentlich gelobt wurde. Naja, ich, wie gesagt, habe es nicht gespielt. Bin auch allgemein nicht so der Shooter-Typ. Und also für mich sieht, also vom Aussehen her ist jetzt Halo einfach nicht das Spiel, was ich spielen würde, so allgemein. Wie gesagt, keine Konsole, kein Geld dafür. Deswegen kenne ich das jetzt, den Soundtrack nicht, aber wenn die jetzt so gelobt wird, werde ich mir die auf jeden Fall nochmal anhören. Aber der einzige Shooter, den ich wirklich gern gespielt habe und wo ich auch den Soundtrack richtig geil finde, ist Half-Life Black Mesa, wenn das jemand von euch kennt. Der kennt das nicht. Ja, natürlich. Das ist erste, also ist das erste Half-Life, aber nochmal als Remake so kostenlos zur Verfügung gestellt auf Half-Life 2 Engine. Und die Musik ist einfach so unfassbar geil. Also wirklich richtig, richtig hammermäßig. Und das, weiß nicht, geht 50 Minuten der Soundtrack, kannst du anmachen von Anfang an und durchhören. Das ist ein rockiger Soundtrack mit so elektronischen Einflüssen. Es gibt da ein bestimmtes Lied, das kommt zur Lobby-Szene und wenn ich heißt fragwürdige Ethiken oder irgend sowas und das ist halt der Levelname und die Szene besteht im Prinzip daraus, man kommt aus so einer, also ich spoilere das jetzt mal kurz, man kommt so aus einer, ja, ich weiß nicht, aus der Tiefe hat so ein paar Wissenschaftler befreit oder irgendwas und man hatte halt lange Zeit keine Gegner. So, es ging relativ einfach durch, ist man durchgelaufen und dann kommt man so zum Ausgang hin, sieht das und da meint auch so einer, ah, ist das ein bisschen komisch jetzt so, dass wir so einfach durchlaufen können und alles. Man sieht an der Wand noch so schön Medipack und was zum Schild hochmachen und dann tritt man da halt raus und die Musik setzt ein. Man kann nicht mehr zurück zu den Wissenschaftlern. So, und ist halt allein und dann kommen, weiß ich, 20 Gegner oder sowas und dazu halt dieser elektronische, rockige Soundtrack dazu, das bringt erstmal den Puls so auf 200. Das war einfach so mit die geilste Szene im Spiel, allgemein so die geilste Szene allgemein in Spielen, finde ich bisher. Und das war einfach, der Grund, warum ich den Soundtrack so geil finde. Und da ist auch halt echt viel so dabei, was man zum Beispiel samplen könnte, so für oder irgend sowas. Finde ich den richtig, richtig geil. Das Black Mesa gespielt oder? Ich hab, Kumpel hat sich die Orange Box gekauft und ich hab's da ab und zu mal gezockt, aber ich hab's tatsächlich noch nie durchgespielt. Muss ich auch noch nachholen. Ich kenne es, aber mir wäre der Soundtrack irgendwie jetzt nie so besonders herausgestochen, muss ich sagen. Da muss ich echt nochmal drüber hören. Ja, so ist, wie gesagt, es ist halt so ein Fanprojekt gewesen, wo die einfach auf der Engine von Half-Life 2 das Ganze nochmal neu gemacht haben, mit neuen, also die Dialoge neu eingesprochen und alles. Und halt kostenlos, das ist das Geile dran, so deswegen ist beeindruckend, was die mit so wenig Geld da erreicht haben, finde ich so. Deswegen, also Aufwand und Geld und alles und dann noch so ein geiler Soundtrack dazu, das macht es einfach für mich den Soundtrack so richtig, richtig geil. Boah, mir Und ist eingefallen, was. dann. Mir ist gerade eingefallen, was mein zweiter Favorite bei Soundtracks ist, jetzt doch. Command and Conquer. Das muss noch kurz raus. Leider auch nie gespielt, Boah, keine aber Ahnung. den Der Titel Soundtrack sagt kenne mir was, ich. aber ich kenne den Soundtrack nicht. Ja, das ist auch, also du hast es ja mal schon mal geschickt hier, dieses Hellmarsch irgendwie, weiß nicht was, ist Dead Alert oder so, Ja, war das ja was? von Red Alert. In allen Red Alert-Teilen kommt eigentlich mit der Hellmarch in irgendeiner Version. So ganz ikonisch für die Spielreihe. Der ist auch halt geil, so wie sich so richtige Marschmusik mit Rock, so, oder? Würdest du Ja. sagen? Ja. Und die anderen Teile. Sag mal was dazu, so was bei denen das Soundtracken sich abging. Also es variiert halt. Drei Untermarken, es gibt halt eben diese Red Alert-Reihe, es gibt diese Tiberium-Teile und es gab dann nochmal Commander, wie es genau, die alle ein bisschen anders waren, also halt Red Alert hat halt immer sowas wie den Hellmarch, Marschmusik, so Militärmusik, dann auch noch teilweise Musik mit russischen Vocals, wenn du Russen spielst und so weiter, halt passend danach. Und die Tiberium-Teile haben halt meistens so einen sehr elektronischen, also früher so die alten Teile noch hatten so mehr, also so recht billige Synthie-Musik noch und auch noch rockige Einflüsse und die neuen haben also so Also so ein bisschen so, geht auch in Richtung Ambiente, klingt so sehr, sehr clean produzierte Elektro, ist alles irgendwie schon ziemlich geil und sehr stimmig und passt halt richtig, richtig gut zum Spiel vor allem. Jo, Ja, ich habe jetzt gerade mal auf YouTube ein bisschen vom Soundtrack von Command & Conquer angehört. Das klingt wirklich richtig geil. also wie gesagt, das Lord kenne ich schon und also den Soundtrack dazu muss auch sagen, es ist halt ja, es rockt einfach, sag ich mal so. Kann mir auch, also bei Strategiespielen ist es sowieso ein bisschen schwierig mit der Musik. Die ist meist ein bisschen einschläfernd so und deswegen mache ich da meist die Musik aus und hole mir da meine eigenen rein so. Aber das klingt halt wirklich nach was, was du auch beim Spielen richtig gut hören kannst, so finde ich. Ja, es kommt auch schon hin. Also hat dann auch immer mehr Bock, wenn man dann nie mehr sowas hört, als wenn da, keine Ahnung, das dritte Ambiente-Lied vor sich hin plätschert. Jo, Mal der ein zweite Spiel ist Soundtrack, den mir ich noch noch. nennen wollte, ist. Ja. Ja, mach ruhig du. Nee, ich hab nur noch Dings. Es ist weniger Soundtrack als einfach das Radio, das du hörst, aber Fallout 3 und auch New Vegas. Da Oh finde mein ich Gott. einfach. Es ist. Einfach die Atmosphäre ist so schön, du bist so ganz alleine in der Pampa unterwegs und du hast dann einfach nur das Radio als Bezug irgendwie zur Zivilisation, auch ob du jetzt den einen Moderator hörst oder einfach nur die Lieder, und die Lieder Selection war natürlich wunderschön, also ich konnte die alle mitsingen, als ich das Game durch hatte. Ich glaube, jeder, der Fallout gespielt hat, kann die Lieder auswendig. Ich habe Fallout gespielt und kann sie nicht auswendig, aber es war trotzdem. Ich fand, es hat einfach auch echt so authentisch gewirkt. Das war halt einfach der passende Punkt so. Das war, weiß ich, 80er, 70er Musik so oder keine Ahnung. Und Nee, dann war halt, doch älter. Ja, ja. verschieden. Also bei Fallout New Vegas sind es neuere Lieder als bei Fallout 3. Bei Fallout 3 ist es, glaube ich, die 60er und bei Fallout New Vegas 70er oder sowas. Also da gibt jeder Spiel eine zeitliche Differenz extra. Ja, was halt daran das so geile ist, dass es halt so super passt in dieses postapokalyptische Szenario. Und das, ja, man kann es halt so nebenbei hören. Das war halt, also finde ich sowieso geil, wenn man irgendwie in einem Spiel so ein Radio laufen lassen kann, so dass sie so ihre eigene Radiomusik haben, als wenn du halt einen ganz normalen Soundtrack hast, so der im Hintergrund dudelt. Dazu noch natürlich GTA, auch sehr cool mit den verschiedenen Sendern. Da hast du auch massig Radio und die Werbung zwischendurch und die Trailer und so ist alles auch sehr unterhaltsam. Die Werbung ist fast besser als die Musik bei GTA, seien wir ehrlich. Ja. Ja, es ist schade, dass es nicht echt so ist, dass die Werbung besser ist als die Musik, sondern naja, andersrum. Den Soundtrack, den ich noch nennen wollte, war Mushishi von dem Anime. Den kennt ihr jetzt leider wahrscheinlich nicht, aber der ist auch unfassbar geil, weil das ist so ein, das ist ein ganz ruhiger und ja, melancholischer, aber gleichzeitig auch relativ fröhlicher. Also das ist so richtig gelungener Mix zwischen beiden. Und das ist halt echt so Entspannungsmusik und wirklich wunderschön anzuhören, so wenn du halt runterkommen willst. Und das Geile ist, dass man halt für jede Episode, für jede der 20-minütigen Episoden so, hat man seinen eigenen, ja, seinen eigenen Song kreiert. Von 3, 4 Minuten Laufzeit. Und das macht den ganzen Soundtrack so individuell, finde ich so, dass es auch echt auf die Episoden zugeschnitten ist. Und das ist halt echt so mit einer der geilsten Soundtracks, finde ich, weil es halt einfach, also es ist schwierig, so aus was reduzierten und minimalistischen einen geilen Soundtrack zu machen. Also zumindest schwieriger, als wenn man halt orchestral und Piano und solches Gedöns reinhaut. Ja, ich muss mir den auf jeden Fall auch noch ansehen. Also nach dem, was du mir erzählt hast und was ich auch sonst so gehört habe, es klingt schon wirklich sehr gut. Ist auch bei vielen anderen Anime das Problem teilweise, dass die zwar sehr gute Soundtracks haben, aber die sind dann teilweise zu wenig Auswahl einfach. Das war auch bei Hunter x Hunter ein bisschen das Problem, dass so ein Anime, der hat dann halt teilweise dann 200, 500 Folgen, keine Ahnung, und gewisse Soundtracks sind dann schon sehr ausgelutscht nach einer Zeit. Und dann merkst du auch schon, ja, jetzt kommt der Soundtrack, jetzt wird wohl das und das passieren und so, und das spoilt dir dann quasi schon gewisse Momente und so. Naja, ist bei allen großen schon, finde ich so. Also bei Naruto ist es so, bei One Piece ist es so, bei Bleach war es genauso. Bei Kill la Kill fand ich das auch ganz schlimm, als dann immer hier dieses Don't Lose Your Way kam oder so. Und am Ende hat die Melodie einfach nur noch genervt. So, das war halt wirklich, das war tot gehört, so innerhalb von 24 Episoden. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, ich kann mit Anime-Soundtracks und allgemein Musik aus Asien nichts anfangen. Das ist natürlich schade. Aber naja, kann ich mit leben. Ich finde sie gut. Gut, es gibt auch natürlich Animes mit sehr westlichen Soundtracks, wenn du jetzt so Cowboy Bebop siehst oder auch Samurai Champloo mit sehr mit Hip-Hop-Einflüssen. Ja, oder wenn man jetzt sowas wie Attack on Titan nimmt, das finde ich jetzt gar nicht so japanisch. Das klingt halt schon, das klingt ein bisschen so nach diesem typischen, ja, Epicness, Bombast mit ganz viel Chor und ganz viel Orchester. Aber wenn du halt nicht magst, ist nicht schlimm. Ja, hauptsächlich die Sprache finde ich schlimm. Ich weiß, also das klingt jetzt so blöd, aber ich finde, wenn auf Japanisch oder so gesungen wird, kriege ich jedes Mal einen Anfall. Ich finde, Du das klingt musst so dir mal japanischen Metal anhören. Das ist wirklich sehr Oh speziell Gott. und wirklich gut, wirklich Müssen gut. nicht, glaube ich, nein, musst du eigentlich nicht, aber naja, das ist sowieso, die Japaner haben, also bei Musik sowieso ein bisschen Klatsch weg manchmal, denke ich mir, was die für einen Scheiß machen. Aber nee, das kann ich verstehen, weil die haben ja irgendwie so eine Art andere Reimstruktur oder so. Also das ist jetzt, ich weiß gar nicht, verstehst du nicht, was jetzt, die Silben, die reimen sich jetzt halt nicht am Ende der Zeile oder sowas. Und deswegen ist es vielleicht so jetzt für westliche Ohren einfach ungewohnt oder ja, halt klingt irgendwie scheiße. Ja, keine Ahnung, nee. Ich kann es gar nicht festmachen. Ja, es ist halt auch, oft hat japanische Musik auch so einen Kitsch. Also jetzt nicht unbedingt, ich denke jetzt nicht an Animes, aber zum Beispiel so J-Pop, das ist einfach das Schlimmste, was es gibt, mit weitem Abstand. Na, dann lieber K-Pop. So viel dazu. Ich würde jetzt in den nächsten Punkt gehen und zwar einfach mal ganz weiten Zeitsprung zurück und zwar jetzt so Retro-Musik. Also 8-Bit, 16-Bit oder überhaupt, was man jetzt so auf den, was man früher gehört hat, so, also Gameboy oder was auch immer. Fällt euch da irgendwas Spezielles ein? Irgendwo würde jetzt irgendeinen speziellen Soundtrack nennen, der euch im Gedächtnis geblieben ist. Ich bin Also, sau Lauren. langweilig. Sau Sag ich. langweilig. Pokémon. Glaube ich, hat einfach jeder gehört. Also, ja, Spiel jetzt meinst du? Ja, natürlich. Bei so 8-Bit, 16-Bit, dieses nervige Gedudel, das du heute noch mitsummen kannst, wenn du es irgendwo hörst. Ja, und jedes dieser Soundbits, auch das, wenn ein Kampf kommt, dann von den verschiedenen Städten, und jedes kleine bisschen kannst du schon auswendig im Kopf. Naja, wenn man das 20 Stunden spielt, dann brennt sich das halt ein. Ich fand das ja sowieso immer ganz interessant mit dieser ganzen Diskussion um dieses, wie ist Lavandia-Theme oder so, ob das jetzt Leute oder Ah Kinder ja, umbringt oder so. genau. Da gab Das es aber ist halt, mit quasi. der beste Soundtrack aus Pokémon, muss ich sagen. Ist fast das Beste, was es dort gibt an Musik. Es ist sehr individuell und ich finde, es hat was, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn man das ein bisschen zu lange hört, dann kriegt man den Knacks so, weil das halt Es echt. gibt ja noch eine ältere Version, die. Also das ist auch Teil von diesen komischen Gerüchten, dass sich da Leute umgebracht haben. Es gibt wirklich eine Vorversion. Natürlich hat sich aufgrund dessen niemand umgebracht. Aber die klingt wirklich einfach unangenehm. Also da sind so Stellen einfach lautes Pfeifen über 20 Sekunden und so. Hast überhaupt keine Melodie, nichts mehr. Es ist einfach nur ekelhaft anzuhören. Und das haben Voll sie dann perfekt. natürlich geändert. Ja, wenn ich ein Kinderspiel machen würde, ich würde nur so Musik machen. Und mir dann angucken, wie die Leute reagieren. Das ist doch voll perfekt. Naja, es hat ja auf jeden Fall zu Lavandia gepasst, so von der Atmosphäre. Also Also. denk, die haben auf jeden Fall das Richtige erreicht. Es war ja auch ganz minimalistisch gehalten. Es war ja nur Bi, Bi, Bi, Bi und dann ein bisschen mehr darunter noch, aber Der Kern war ganz minimalistisch und ganz hohe Töne. Habt ihr jetzt noch was anderes, das euch außer Pokémon einfällt? Also für mich natürlich am ikonischsten ist natürlich die Super Mario Musik, die kennt jedes Kind und auch Legend of Zelda. Also Ja, das, kann ich meine, da man. gibt es ja so etliche endlos viele Versionen auf YouTube, da kannst von Orchestern über jedes Instrument alles Mögliche. Ja, kann ich nur zustimmen. Das kennt, glaube ich, echt jeder. So viele. Als ob wir da nicht alle auf die gleichen Soundtracks kommen. Naja, ich suche ja immer so, versuche was Neues zu finden und ich habe neulich den Quake-Soundtrack von 1 und 2 so entdeckt. Das ist ja auch noch so in diesem 8-Bit, 16-Bit-Schema und der ist auch geil, finde ich zum Beispiel. Oder Janus ist das, wenn ihr das kennt, könnt ihr euch ja jetzt mal fix anhören bei YouTube. Das hat auch so einen kultigen, einfach geilen Klang. Ja, ich höre gleich mal rein. Wie hieß das? Janus ist das. Ja, okay, das Oh ist ja, echt das gefällt cool. mir, das ist wirklich cool. Ja, ich finde, es ist gefehlt verloren so aus der Zeit irgendwie. Das gibt viele geile Sachen. Ich bin halt doch ein bisschen zu jung dafür, um das alles mitgekriegt habe zu live, aber ich versuche das immer irgendwie nachzuholen. Also über Game One, hier sagt euch ja sicher was. Ja, klar. Der Gregor, der macht ja immer so Soundtrack-Podcasts, wo dann so alte Sachen mit raus wird. Das ist auch richtig geil manchmal. Was es da alles so gab, vor allem beeindruckend, wenn man überlegt, wenn du halt so mit so einer Beschränkung so geile Musik machst, finde ich schon beeindruckend, einfacher als wenn du ein ganzes Orchester hier so zur Verfügung. Es ist halt was vollkommen anderes. Ich meine, es gibt ja noch heute genug Leute, die dann halt wieder dazu zurückkommen. Es gibt ja jetzt auch, genau wie es in der Optik, wieder so ein Wiederauferstehen von einfach von so 8-Bit-Optik gibt, in der Indie-Szene macht man es halt auch mit der Musik. Es ist halt so der Gegensatz von eben Bombast und mega groß auf ganz krass Minimalismus. Es ist halt eigentlich zwei verschiedene Welten. Ja, gibt ja etliche 8-Bit-Versionen von neuen Songs und so, die du finden kannst auf YouTube und überall. Ich erinnere mich noch, dass es immer so ganze 16-Bit oder so Version fürs Handy gab, von irgendwelchen Musikaufnahmen, die richtig scheiße klang, Von aber Jamba. ja, das war halt richtiger Kack, aber man hat es halt nicht anders gekannt zu dem Zeitpunkt, sage ich mal so. Ich habe Also mich dann heute. als Kind immer gefragt, so, ich habe mir einmal da ein Lied runtergeladen von so einer Werbung aus dem Fernsehen oder so. Und dann war das echt nur so, keine Ahnung, 15 Sekunden Gedudel, was überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem Lied hatte. Und ich konnte nicht verstehen, wieso es nicht so klingt wie in echt, wieso ich keinen Gesang höre, sondern nur dieses Gepfeife, habe mich total verarscht gefühlt. Tja, da haben sie bestimmt viele damit verarscht, aber kannst ja froh sein, dass du nicht alleine bist. Was ist schon zu 8-Bit, 16-Bit? Sind wir dafür alle schon zu alt, oder? Ja, Tippen, mir glaube fallen ich. einfach sonst einfach so aus dem Kopf keine Beispiele mehr an. Ich gucke ja auch viel Let's Plays, Game Reviews und so von vielen alten Spielen auch. Und dann denke ich mir oftmals so, wow, krass oder guter Soundtrack, hätte ich nicht gedacht, dass es möglich ist mit dem, aber das bleibt mir alles nicht im Kopf, außer die Spiele, die ich wirklich auch selbst oft gespielt habe. Was jetzt vielleicht noch wäre, Castlevania. Und Ja, natürlich kennt man. viel Rollenspielteile. Final Fantasy hat immer coolen Soundtrack natürlich. Vor allem die Kampfmusik von Final Fantasy, die bleibt mir schon ewig im Kopf. Aber sonst fällt mir, glaube ich, nichts mehr ein. Lost Kingdoms auf GameCube. Kann ich mich kaum noch erinnern. Es war so ein sehr unbekanntes Spiel. Musste man so Karten auf den Boden werfen, um irgendwelche Monster zu beschwören. Ein bisschen wie Pokémon mit Yu-Gi-Oh! Also du hast einfach ein Kartendeck. Und die wirfst du dann so raus wie Pokébälle und dann kommen Monster raus. Das hat einen sehr, wirklich sehr coolen Soundtrack. Ich muss den gleich mal suchen. Das klingt wie das beste Spiel aller Zeiten. Das müsst ihr Es unbedingt mal war spielen. verdammt cool. Ich habe mit einem Kumpel 21 Stunden durchgespielt. Marathon, das ganze Spiel. 21 Stunden am Stück. Ja, früher, als man sich dafür die richtig guten Spiele begeistern konnte. Ja, und das war für mich auch eine coole Zeit früher, weil das war halt vor dem Internet. Da waren Spiele noch viel mysteriöser irgendwie, weil jetzt, wenn ich nicht weiterkomme, dann ja, gucke ich mir einen YouTube-Guide an oder eine Komplettlösung, keine Ahnung. Aber da hatte ich dann echt keine Hilfe und wusste gar nicht, wie das Spiel funktioniert, weil das Dings da, Manual von so einem Spiel, das liest sowieso keine Sau. Ich lese immer die Manuals. Nee, ich finde, bei mir ist eher das Ding, ich meine, heute kannst du halt irgendwie alles runterladen und dir ja anschauen und so weiter. Und wenn du halt mal früher, keine Ahnung, 20 € für ein Spiel ausgegeben hast, 30, 40, dann hast du es durchgespielt, egal wie scheiße es war, weil es dich halt Geld gekostet hat. Ja, du musst es einfach, du kannst ja nicht, sonst war es eine Verschwendung. Du musstest das Spiel durchspielen. Und es war zum Teil echt hart, ich weiß noch. Ey, ich hatte so eine Extension für den Game Boy. Da konnte man hinten beim Battery Pack raufpacken und dann konntest du den so halten wie ein PlayStation Controller. Und ich weiß nicht mehr, Super Mario Land 2 oder so gespielt, schon seit Wochen. Und hatte einen Game Over und bin dann auf meinen Game Boy raufgehüpft und hab das Teil abgebrochen und da ging mein ganzes Taschengeld für drauf. Weil Traurige jetzt, Geschichte. heutzutage, wenn ich keinen Bock mehr auf ein Spiel habe, höre ich halt einfach auf zu spielen, weil es war sowieso umsonst. Dann lösche ich es und beschwere mich, dass ich zu so viel Zeit beim Runterladen verschwendet Genau. habe. Was ist wichtig? Pokémon spiele ich jetzt, glaube ich, zum vierten oder fünften Mal. Ja, Pokémon kann man eigentlich auch jedes Mal wieder spielen. Ich weiß nicht, tatsächlich könnte ich neuen Sachen von Pokémon nicht spielen, nur die alten nicht. Also irgendwie, wer will vom neuen Ja, Pokémon, kriege ich immer nur einen ich Anfall. würde auch nur sagen, bis zum dritten war es, also bis zur dritten Generation, und da, das war das Beste, und dann, nee, danach ging es nicht mehr. So, das hat mich auch einfach nicht mehr interessiert. Es war auch einfach zu viele Pokémon, viel Kack und so. Es hat irgendwie den Charme verloren. Ja, das liegt aber auch daran, dass wie alt warst du, als du den dritten Teil gespielt hast? 10 oder 11? Es sind im Endeffekt Spiele für Kinder. Natürlich haben sie uns besser gefallen, als wir selbst noch Kinder waren. Also ich habe bis jetzt jeden Teil gespielt. Qualitativ ist da wirklich kein Unterschied. Die Spiele sind, wenn überhaupt, vielleicht noch besser geworden. Es ist einfach, ich kann mich nicht mehr so damit identifizieren. Aber Das ist natürlich, wahrscheinlich auch so. es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Pokémon und irgendwann gibt es natürlich Wiederholungen. Es gibt 100 Pokémon, die aussehen wie eine Taube oder wie ein Goldfisch oder wie ein Schlüsselbund oder ein Es gibt Eiscreme Pokémon, oder eine ja, doch, Pokémon, Mülltüte. das aussieht wie ein Schlüsselbund. Ja. Gibt es ein Verhalten? Wie Aber heißt guck dieses dir die blöde erste Spiel? Generation an. Da gibt es ein Pokémon, das ist nur ein Klecks auf dem Boden und das eine ist nur ein Pokéball mit Augen. Also kreativ waren sie damals auch nicht. Würde ich auch sagen, das ist ich, schon in der zweiten Generation hat man Topsy hier Reloaded so gemacht und den dritten Ja. dann halt doch mal. Da guck dir einen Aber Dick da an, das seien ist wir nur ehrlich, ein das brauner Schlüssel. Finger, der aus dem Boden kommt. Seien wir ehrlich, das Schlüsselbund-Pokémon ist aber auch schon ein ziemliches Highlight. Ich gucke mir das gerade an, also. Aber das ist echt gut, das ist voll effektiv gegen, das ist nur das Beste, das ist effektiv gegen Drachen, weil es Feentyp ist. Wann gibt's denn Feentyp? Also Seit habe ich der meine neuesten Pokémon alle Generation. verpasst? Nee, Feentyp ist ganz neu, das gibt's erst seit XY. Das habe ich auch noch nicht gespielt, weil ich kein Geld für ein Gameboy 3DS habe. Ja, früher war das ja auch so, dass man für jede Generation, für jeden Gameboy, neuen Gameboy gab es irgendein neues Pokémon, oder? So Spiel, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mindestens Ja. eins. Ja, am meisten gab es für die Advance-Zeit, glaube ich. War ja die dritte Generation und da kamen dann noch die Remakes vom anderen raus. Ich weiß gar nicht. Ja, gab's, stimmt, gab's noch die Remakes, also Blattgrün und so, und Und natürlich gab es natürlich auch immer drei Spiele pro Generation, also mindestens drei. wurden auch genug gekauft. Ich glaube, dann gab's noch dieses Mystery Dungeon, gab's glaube ich auch noch für Advance. Ja, Nee, es gibt Mystery Dungeon eine. war DS, oder? Nee, es gibt sogar noch eins für Advance. Habe ich letztens auch gerade erst rausgefunden. Aber wir sind ein bisschen abgedriftet, Ja, habe ich aber auch gemerkt. minimal. Aber gebt Minimal. euch mal den Lost Kingdoms 2 Soundtrack. Den habe ich gerade auf YouTube gefunden. Und das Den Cover auch. was? Warte mal, ich kann das vielleicht sogar schicken. Guck mal im Chat unten. Wenn ihr da rüber geht auf den Channel A1. Okay. Ah, alles. Kommt mir bekannt vor irgendwie. Ey, das Spiel war. Ey, ich muss das. Ich hab mir extra noch einen Emulator für GameCube runtergeladen, das zu spielen. Musik ist, halt die Fresse. Ey, das ist voll gut, Mann. Was willst du? Ich find's auch irgendwie feierbar. Ja, ist witzig, aber wenn ich mir das, glaube ich, den ganzen Tag anhören würde. Glaub, das war ja nur die Battle-Musik. Das ist mein persönlicher Lavandia-Tower. Das ist auch eine gute Bezeichnung. Das ist wirklich gut. Ich kann mir vorstellen, wenn du so als Kind da sitzt und das die ganze Zeit hörst, dann bist du doch jetzt so, kriegst du ADS so. Das erklärt, warum ADS so verbreitet ist heutzutage. Es liegt an der Retro-Musik, genau. Und ich hab's gefunden. Warte mal. Ey, wegen Teamspeak spackt mein Computer so ab. Also das ist der Original-Theme-Song von Lavandia. Oh, und das ist echt übel. Oh, das ist so schön. Das möchte ich jeden Tag zum Einschlafen hören. Ich werde es ja nachher, also werde ja dann die ganzen Musikbeispiele hier nochmal im Hintergrund einfügen. Es wird bestimmt sehr viel Spaß machen, dann das Lavandia zu hören. Ja. Halt unbedingt mit Kopfhörern hören den Podcast. Ich denke aber, das zu gelesen zu haben, dass da auch irgendwie worden sind, das menschliche Gehör nicht zu erfassen sind. Und dass auch daraus irgendwie so dieses nervtönte und dieses miese Gefühl entstanden ist. Das müsste ich vielleicht über YouTube nicht gut rüberbringen können. Super. Ich weiß nicht, warum sie den rausgenommen haben. Ich hätte das echt. Das in dem Pokémon-Spiel, das. Ja, weißt du, wenn das Game heutzutage rauskommen würde, dann hättest du das wenigstens auch als DLC dazu, den Original-Soundtrack. Lavandia-DLC, 25 Euro. Ja, nur die Musik, ja. Nee, das ganze Spiel wäre dann Lavandia gewesen und dann hast du nur solche Musik. Oh ja, genau. Ich finde, wir können dann langsam weitergehen zum nächsten Punkt. Und zwar wäre es doch mal schön zu wissen, was denn für euch denn einen guten Soundtrack ausmacht. Oder, also, ihr habt ja jetzt schon gehört, Neo steht auf Epic. Aber was genau, wenn ihr jetzt einen Soundtrack hört, was macht ihn für euch gut? Oder was genau sind jetzt so Punkte, wo ihr sagt, das muss ein Soundtrack haben? Ja, echt, das Wichtigste, also es muss jetzt nicht episch sein, es muss halt die Stimmung von dem, was es unterstreicht, halt irgendwie einfangen. Ein Soundtrack ist ja nicht nur ein Stück Musik an sich, das muss halt auch irgendwie zum Bildmaterial passen. Du kannst halt irgendwie noch so ein gutes Lied machen, wenn es halt gleich zur Stimmung passt, ist halt trotzdem ein scheiß Soundtrack. Genau, also für mich gibt es eigentlich nicht wirklich einen schlechten oder einen guten Soundtrack, sondern er muss einfach passend sein. Natürlich gibt es dann noch bessere, die noch herausstechen, wo man wirklich sagt, so, oh scheiße, das ist ein wirklich guter Soundtrack, den lade ich mir nachher runter. Aber in erster Linie muss er einfach passend sein. Naja, ich finde auch, dass Soundtrack irgendwie was Eigenes haben muss, weil wenn, also zum Beispiel bei Filmen, es gibt jetzt ganz wenig Soundtracks von Filmen, die ich gut finde, weil die meisten, also vor allem aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, die klingen einfach alle gleich. Das ist für mich alles dieselbe Soße. So, und ja, das vor allen Dingen seit Inception ist halt jeder Film, der in entfernteste Richtung. Dieses Hans Zimmer, auch jeder Trailer funktioniert nach dem gleichen Schema. Es ist so ausgelutscht. Und dasselbe gilt für irgendwelche Romanzen und so, die immer die gleichen Soundtracks verwenden, in immer den gleichen Szenen. Mit dieses popschulzige Gedöns. Ja, das ist halt, deswegen meine ich ja, es muss irgendwas Eigenes haben, irgendwas neu machen. Oder zumindest, also ich habe ja neulich Interstellar gesehen und das ist jetzt eigentlich vom Soundtrack her, es ist auch halt dieses Orchester, aber es ist einfach geiler. So, es passt einfach irgendwie besser dazu. Es ist einfach epischer als alles andere. Was mich nervt, also was ich gut finde, ist eben, wenn der Soundtrack die Stimmung nochmal unterstreicht quasi. Und was wirklich nervig ist, ist auch viel bei so Liebesfilmen oder so, wenn der Soundtrack dir quasi die Emotion aufzwingen will. Wenn die Szene an sich gar nicht so wirklich wirkt, aber der Soundtrack so übertrieben dramatisch ist oder so, das kann ich nicht leiden. Ja, das ist dann so unfreiwillig komisch meistens. Ja, dann endet es dann meistens genauso. In so alten Filmen, wo halt irgendwas voll dramatisch ist, was heute irgendwie halt für einen total bescheuert aussieht und dazu läuft die dramatischste Musik, die man sich vorstellen kann, Es ist halt eher belustigend, als dass es irgendwie einen Effekt hat. Ja, da kannst du aber noch drüber lachen, wenn du das jetzt in so modernen Filmen siehst, dann ist es einfach nur Qual. Traurig. Ja, Ja. traurig. Ich habe auch mal eine Frage. Ist es für euch irgendwie, also macht es für euch einen Unterschied, ob der Soundtrack jetzt extra auf den Film gemacht ist oder wie findet ihr es, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein bekanntes Lied oder sonst was im Film verarbeitet ist? Ah, Ja, ich kann nur. ich weiß gar nicht, wie ich da differenzieren. Ja. Sag du mal was, Lassik. Es kommt halt immer aufs Lied an, aber an sich, wenn das Lied passend ist, dann kann man das auch gerne im Film verwenden. Das ist nicht das Problem. Ja, Also also im dagegen Stich. habe ich auf jeden Fall auch nichts. Also das beste Beispiel, was mir da anfallen würde, ist Watchmen. Da weiß ich noch, als ich den geguckt habe, habe ich mir bei jedem Lied gedacht, boah, nice. Der hat für mich wirklich eine gute Auswahl. Jetzt bei Oder Halleluja Fear and hast du das Loathing in gedacht. Las Vegas. Bei Hallelujah. Nee, bei Watchtower. Und bei Simon and Garfunkel, Sound of Silence. Weil ich das damals so total cool fand. Weil ich es toll fand, alte Musik zu hören, die niemand kennt. Ja, vor allem der Anfang, denn das fand ich richtig geil, als ich im Kino gesessen habe und schon das gehört habe, dachte ich mir, Alter, geil. So, was war es, Bob Dylan, Times are Changing, ne? Genau. Was? Ey, das war so geil. Am Anfang, da habe ich schon, als ich das gehört habe, wusste ich, das Lied, das will ich mir holen. So, das ist richtig geil. Und es passte halt einfach so super zu den Szenen, wie es geschnitten worden ist und alles. Das war halt wirklich ein gutes Beispiel, Watchmen, für wenn bekannte Musik verwendet wird, wie man es richtig macht, sage ich mal so. Nee, ich muss sagen, ich bin halt da irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Ihr habt schon recht, das kann cool sein, aber wenn es ein Lied ist, das man kennt oder mit dem man irgendwas verbindet, kann es auch störend sein, weil man dann irgendwie, dann verliert das irgendwie so ein bisschen das Passende, finde ich immer. Ja, oder wenn das Lied halt einfach schon 10.000 Mal gehört worden ist Ja. oder verwendet worden ist, dann stört das auch richtig, finde ich. Es nimmt einen dann auch total aus dem Film raus. Es bricht dann für mich die halt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Immersion. Genau, danke schön. Weil wenn das Lied dann komme ich aus dem Film raus, dann ärgere ich mich über dieses Lied, weil ich es schon so oft gehört habe und dann bin ich nicht mehr in der Stimmung drin. Ein Beispiel, wo es mich genervt hat, war 2001, Odyssee durchs Weltall, dass da dreimal hier, also Sprach Zarathustra verwendet worden ist. Oh, das war einfach nur, ich habe gekotzt, so. Das war einfach nur schrecklich, so, weil ich finde das Lied allgemein nicht sonderlich schön und es war halt noch dreimal im Film verwendet, das, oh Gott, dachte ich mir beim dritten Mal, nee, nicht schon wieder. Und vor allem, also jetzt wird sie sowieso noch mehr verwendet, überall und ständig und es ist einfach nur noch, ja, es kotzt an, irgendwie, finde ich. So, das ist ein Beispiel, was man zum Beispiel in einem Film nicht bringen sollte, so. Na, da sollte, ich glaube, bei dem Film sollte es ja, das war ja ironisch gemeint eigentlich, hatte ich das Gefühl. Deswegen, so kann man es eigentlich machen. Ich fände es viel schlimmer, wenn das in irgendeinem ernsthaften Film nochmal probiert werden würde. Ja, das ist, ob es jetzt ironisch gemacht worden ist oder nicht, das ändert für mich nichts an der Tatsache, dass es dreimal verwendet worden ist und dass es mich schon beim ersten Mal nicht wirklich gefreut hat, das zu hören. Und wenn ich das jetzt, also es ist schön, wenn es ironisch gemeint worden ist, aber es ändert halt nichts daran, dass ich das Lied einfach nicht hören konnte, so, dass es mich einfach genervt hat. Ja, wo waren wir? Gute Soundtracks. Ach, genau. Ha. Okay, hat Ah, einer von euch noch irgendwas zum Dialog beizutragen? mir ist noch was in den Sinn gekommen. Auch vor allem für dich, Lassik, als Anime-Fan. Parasite, finde ich, bin ich wirklich zufrieden mit dem Sound. Es ist halt was Neues. Es ist, obwohl ich nicht wirklich Fan davon bin. Dubstep, zumindest Dubstep-Elemente im Soundtrack, was ich bisher noch nicht wirklich gehört habe in einem Anime. Und anfangs wurde es noch ein bisschen unpassend verwendet, also da hattest du dann quasi den Prolog zu einer Kampfszene und da lief dann schon 5 Minuten vorher übertriebener Dubstep im Hintergrund, als er einfach nur die Straße entlang läuft und über irgendwelche Sachen nachdenkt und dann kommt dann wup, wup, wup, wup, wup, wup. Das war dann sehr unpassend. Und es ist als ich deine Fragen gelesen habe zu dem Thema, ist mir das auch gleich als Beispiel eingefallen, weil der Soundtrack so wahnsinnig unpassend kam in der ersten Folge und für die folgenden Folgen wurde das dann korrigiert. Dann hat sich das ein bisschen besser angepasst mit dem Soundtrack, wurde das auch dezenter verwendet, das Dubstep. Aber so wie er jetzt ist, finde ich den Soundtrack wirklich sehr gut gemacht. Viele mögen auch das Opening extrem gerne. Ich finde es jetzt nichts Spezielles. Aber Parasite ist für mich ein Beispiel auch der aktuellen Season eines Anime mit einem wirklich guten und auch originellen neuen Soundtrack. Ist generell ein wahnsinnig guter Anime, den du unbedingt gucken solltest. Ja, ich mache ich auf jeden Fall. Davon hast du mich schon überzeugt, aber ich werde es jetzt nicht jetzt anfangen, weil ich eigentlich nur gerne Animes oder Serien oder was auch immer angucke, was abgeschlossen ist, weil ich das nicht leiden kann, auf was zu warten. So, Ja, kann das. ich nachvollziehen. Ich habe den Manga schon gelesen. Deswegen macht es mir weniger aus, weil ich sowieso weiß, was passiert. Aber Dubstep in Soundtracks ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil das ist auch unglaublich schlimm geworden mittlerweile, wo Ah, halt ja, in Action für in Sommerblockbustern und so, es ist unerträglich. das ist so, wenn keiner mehr eine Idee hat, was machen wir jetzt? Dubstep. Ja, mit Transformers vor allen Dingen kam das so richtig auf mit diesem ganzen Roboterkram und dann diese Bei Sounds. Furchtbar. Transformers kann man den Soundtrack von den Geräuschen vom Film gar nicht mehr unterscheiden. Das ist ein guter Punkt. Ich finde auch immer in Trailern wird das so geil verwendet, dass dann halt irgendwas mit irgendwelcher Scheiße, irgendwelches langweiliges Scheiß wird dann halt mit Dubstep unterlegt, damit es irgendwie spannend wirkt oder interessant. Und das fand ich wirklich, wirklich gut, als Borderlands das da verarscht hat mit dem mehr Dubstep und so. Ja. Borderlands ist sowieso ein sehr humoristisches Spiel. Klassisches Spiel. Gab es da nicht auch ein Radio oder irgend sowas? Bin ich, oder liege ich da jetzt falsch? Ich habe das Ich erste habe gespielt, das liegt auch schon ein bisschen nur zurück. das zweite gespielt. Da kann ich mir jetzt nicht erinnern, dass es ein Radio gab. Aber irgendwie sowas in der Richtung war da, glaube ich. Ah, ne, ich weiß nicht. Du hast Tonbänder gesammelt, hast viel Aufnahmen gehört, aber ich glaube keine Musik. Naja, ist auch nicht so schlimm. Aber ja, Dubstep ist ein Beispiel für, wenn der Soundtrack nicht individuell ist. Aber weil du meinst, dass du in Animes Nein. hast du noch nicht gehört, in Ginkgo, mäßig irgendwas, bla bla bla, Bilder, der Anime ist durchschnittlich, brauchst du den nicht angucken, aber da ist das Intro auch mit Dubstep oder so. Also es passt zu durchschnittlich. Also Soundtrack und Anime sind halt echt so typischer Durchschnitt. Nicht zu sagen, jetzt ein Dubstep ist nicht einzigartig. Es kommt drauf an. Ich meine, die machen halt alle das Gleiche, aber das ist jetzt nicht dem schuld, dass es Dubstep ist. Man könnte, oder ich hoffe durchaus, dass mal irgendjemand das einfach mal cool macht. Ja, Mit eben, das hat coolem, mich an speziellem Dubstep. Parasite-Dings gefreut, weil es einfach generell gute Soundtrack und dann teilweise eben Dubstep-Elemente, wenn es gepasst hat. Aber so wie es genutzt wird, vor allen Dingen eben wie für Trailer, dann hast du da ein paar Fades zu schwarz, dann dieses BAM, dann auf einmal Farben und Explosion und dieses Kack. Und dann könnte ich echt kotzen. Hast du jetzt den Trailer von Call of Duty beschrieben oder so? Das ist so klang das für Auch, mich ja, jetzt. genau. Genau. Exakt alle Das ist Call of echt, Duty als Trailer. ob wir eine Aufmerksamkeitsspanne von keine Ahnung was. Es ist einfach. Du fällst bei einer Epilepsie, das hast du leuchtende Farben, diese aufdringliche Musik. Es ist wirklich so unfassbar nervig. Wie ich jetzt sage, erstmal den neuen Call of Duty Trailer gucke, einfach aus Spaß. Richtig krass von dir, richtig mutig. Naja, Trailer ist sowieso, ich finde es irgendwie, ich frage mich, warum man Trailer eigentlich immer so scheiße machen muss. Habt ihr von euch jemand Planet der Affen Revolution gesehen oder den Trailer dazu? Ist nämlich Ja, sehr schön. ich habe den Film tatsächlich vor 2 Wochen gerade gesehen. Den Trailer kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Ja, es gab einen sehr schönen Trailer, das war glaube ich der erste oder so. Da gab es nur so ganz dezente Musik und du hast halt die Rede vom, weiß ich, wie er bei Planet der Affen heißt, aber bei Walking Dead ist er hier der Governor. hast halt seine Rede gehört, Oh, so. genau der war das. Und das hat halt einfach, das war richtig geil, richtig atmosphärisch und so. Und es hat auf so eine richtig schöne Note geendet, so, dass es spannend war. Und dann kommt halt der zweite, dritte, ist halt so typisches Kack-Schnittwerk irgendwie. Da eine Szene, da mal von Anfang, da mal vom Ende, da aus der Mitte drin und schon kennst du den halben Film. Das ist richtig, das kommt noch dazu zu schlechter Musik, das, was halt Ja, nur Trailer, hier so. ich vermeide es so sehr mich die Neugier plagt, immer öfters einfach die Trailer anzusehen, weil bei gewissen Trailern, da weiß ich nach einer Minute schon, dann weiß ich, okay, ich muss den ausmachen, weil jetzt weiß ich schon die Hälfte des Films. Ich meine, ich habe gerade zu dem, habe ich, ich habe hier so eine Zeitschrift rumliegen, halt auch irgendwie über Musik, man sagt, da ist halt ein Artikel drin über Trailer-Musik. Und da ist halt exakt das beschrieben, was wir jetzt gesagt haben. Also einmal, wie der Trailer aufgebaut ist in drei Teilen. Was vom Anfang, was vom Ende, ein lustiges Zitat irgendwo zwischendrin, das auf jeden Fall kommen Ja, muss. ne. Und halt in den Dev werden halt auch tatsächlich beschrieben, Ideen für Trailermusik, Orchester und Dubstep-Elemente. Das ist schon fast ein bisschen traurig, dass das so Es ist so Nachstand alles ist. so nach Formel, ob es jetzt der Trailer ist oder ob es die Filmplakate sind. Ich habe da Video dazu gesehen. Du hast je nach Genre hast du eine Auswahl von vielleicht drei möglichen Filmpostern für einen Film. Einmal so die Gesichter vorne mit dieser Schrift und so. Und das ist wirklich erschreckend. Und auch die Farben vor allen Dingen. Immer das gleiche Farbschema, immer gleich aufgebaut. Ob es Trailer ist, ob es der Soundtrack vom Trailer ist, das Filmplakat. Es ist wirklich immer weniger Originalität da. Ja, jetzt sind wir schon fast eigentlich ein bisschen zu sehr ins letzte Thema, was ich ansprechen wollte, reingeraten, nämlich schlechte Soundtracks. Wenn wir jetzt sowieso schon dabei sind, was ist denn eurer Meinung nach ein richtig schlechter Soundtrack? Was fällt dir denn für Boah, richtige das ist eine Soundtracks? gute Richtig Frage. beschissen sind. Das sind halt Sachen, die bleiben einem ja gar nicht im Gedächtnis. Du versuchst sie zu vergessen. Ja, ich finde, wenn man sie vergisst, dann ist es nicht ein schlechter Soundtrack, sondern einfach nur ein belangloser. Aber schlecht, so richtig einfach kacke klingt. Ich muss jetzt gerade mal googeln. Vielleicht hilft mir das weiter. Filme habe ich genug gesehen. Weiß nur, dass ich den Soundtrack von Black Cat richtig kacke fand, so richtig. Das war wirklich. Das klang für mich ein bisschen so, als hätte man das mit Magic Music Maker gemacht. Man hätte irgendwie Black so wie so. Cat, der Anime? Ja, der Anime. Ah. So mit halt irgendwelchen Standard-Samples, was man gerade so hat. Irgendwie ein bisschen Rockmusik hier und ein bisschen da, ein bisschen Standard-Drums drauf und schon fertig hat es den Soundtrack und der war halt einfach, der hatte halt einfach gar nichts, so im Sinne von, so, der hatte keine irgendwie Power irgendwie dahinter, sondern es war halt einfach so richtig langweiliger im Hintergrund gedudelt, was einfach mehr abgelenkt hat vom Anime als dass er irgendwas beigetragen hätte. Ja, ich glaube, ich habe den Anime sogar gesehen, aber das ist wirklich lange her. Ich glaube, ich habe mir den angesehen, als der Manga im Banzai erschienen ist. Aber jetzt ist mir doch noch was eingefallen, mit Hilfe dieser Liste, weil ich mich an den Film auch sehr gut erinnern kann. Ritter aus Leidenschaft mit Joker, Heath Ledger. Kennt ihr den? Leider Nee. nein. Ah. Der läuft auch jede Woche auf ProSieben. Ja, Heath Ledger spielt, das ist so ein Mittelalterfilm und er ist irgendwie so ein Taugenichts. Und dann irgendwie trifft er einen Ritter, der gerade stirbt oder so, und nimmt dann dessen Identität an. Und dann gibt er sich als Ritter aus und macht da Turniere und so. Und dann halt wirklich sehr nichts Spezielles. Und mir ist er nur im Kopf geblieben, weil er sich Sir Ulfric von Liechtenstein oder so nennt. Und ich fand das als Kind so unglaublich toll, dass mein Land da erwähnt wurde. Ja, das ist eben so ein Mittelalterfilm und der Soundtrack ist, das Lied, was bei jedem Kampf gespielt wird, ist We Will Rock You von Queen. Ja, Und es ist so, das ist doch es Ironie, passt bitte. einfach nicht, das wirkt so lächerlich. Aber ja, das kam mir gleich in den Sinn. Ja, wo passt denn We Will Rock You? Bei einer Steinigung oder? Und ein anderer Film, da habe ich, glaube ich, den Film habe ich nur teils gesehen, hauptsächlich aus Reviews, aber Cool as Ice. weil der Soundtrack halt von ihm persönlich ist, nämlich von Vanilla Ice. Den Film müsst ihr aber unbedingt sehen, der ist wirklich gut. Vanilla Ice ist ja der größte Hampelmann aller Zeiten. Was mir noch eingefallen ist, was jetzt ein bisschen blöd klingt, aber wenn ich so drüber nachdenke, sind halt eigentlich alle großen Serien, die halt hauptsächlich irgendwie Musik von außerhalb benutzen, da sind die eigenen Soundtracks im Vergleich wirken immer sehr, sehr schlecht. Also das sind eigentlich Sachen, die gut sind, wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich mir jetzt die Hintergrundmusik, die für Breaking Bad oder Dexter so gemacht wird, anhöre, und dann anhöre, was da halt so, keine Ahnung, für von anderen Leuten gemachte Musikstücke zusätzlich laufen, dann wirkt das halt alles schon sehr billig und sehr belanglos. Es ist mir auch aufgefallen, dass so viele Serien irgendwie Soundtrack haben, an denen man sich irgendwie erinnert. Also jetzt Breaking Bad, ich fand auch, also Hannibal fällt mir jetzt ein, habe ich gesehen, oder keine Ahnung. Es ist einfach. Hannibal hat einen Soundtrack. Ja, Ja, hat deswegen ein fiel es Intro. mir auch so schwer, bevor ich über Games nachgedacht habe und Anime, einfach nur von Serien, weil ich mich einfach effektiv, abgesehen vom Intro, konnte ich mich einfach nicht wirklich an die Soundtracks erinnern. Einfach Breaking Bad habe ich alles durchgeguckt, aber keine Ahnung. Naja, Breaking Bad hatte zwei, drei krasse Sachen, aber halt viel, was du halt wirklich vergessen hast. Ich weiß nicht, ich glaube, höchstens Game of Thrones hat, also ich Ja, weiß, das ist da mir ist auch noch Epic, aber das eingefallen. ist, da ist Epic mit drin, aber ob das jetzt ein guter Soundtrack ist, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Das ist, ich weiß nicht, also das Intro ist natürlich mega geil, aber sonst. Ja, aber eben, abgesehen vom Intro, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. Weißt du, die ich Intros weiß. sind ja bei allen gut. Serien, die mir jetzt einfallen. Ja, Ja. Intros muss auch gut sein. Wo, mir fällt noch etwas sehr Ikonisches ein. Ich habe es zwar selbst, zumindest früher nie gesehen, aber Seinfeld. Nicht der Soundtrack, aber diese Music Cues dazwischen. Dieses. Wisst ihr, was ich meine? Warte mal. Ich suche das eben. Ich wüsste jetzt nicht, was du meinst, aber klingt lustig. So Soundeffekte und sowas, das können wir auch noch besprechen. Da gibt es auch noch gute Sachen. Dann erzähl mal zu Soundeffekten was. Ja, so blöd, weil es da halt gibt natürlich so die ikonischen Sachen, wie jetzt halt Mario und so die ganzen Geräusche, aber ich denke jetzt halt mehr so Sachen, die jetzt nicht als einzelne Sounds so präsent sind, aber ich finde, es ist megamäßig wichtig für ein Spiel oder einen Film, dass halt einfach so die Soundeffekte und alles drumherum einfach gut klingt. Jetzt zum Beispiel, also mein persönliches Beispiel wäre jetzt gerade, weil ich es jetzt auch wieder gespielt habe, StarCraft 2, wo halt eigentlich alle Geräusche und alle Waffen und alles, was eben gemacht wird, irgendwie, es passt so perfekt einfach in das Setting und es wirkt einfach, als ob das wirklich, also so wie du dir vorstellen würdest, wie das Zeug klingt. Ich finde das auch extrem wichtig Ja, einfach. ich weiß nur, dass es alle Explosionen immer gleich klingen und alle Schreie immer gleich klingen und so. Also ich könnte zu Soundeffekten zu viel sagen, nur auch wieder, dass es mich bei 2001 unfassbar genervt hat, dass da in der einen Szene irgendwie, das sind die im Außeneinsatz da oder da gibt die ganze Zeit dieses nervige Piepsen von sich und die sehen, ich weiß gar nicht, die ist 5 oder 10 Minuten lang und du hörst immer diesen Piep und so düt. Und das ist so unfassbar. Ich habe gekotzt, ey. Ich habe müde gemacht, so, weil das ko konnte ich mir nicht mehr anhören, so, weil Ja, ich es glaube, für einfach nur Nico genervt Space hat. war, aber das ist halt immens wichtig. Stellt euch mal irgendwie euer Lieblingsspiel vor, wenn halt nicht, auch so Sounds, die du jetzt gar nicht speziell wahrnimmst, irgendwie kein, das Klicken vom Nachladen von der Waffe oder beim Menü hoch und runter gehen, also wenn das nicht da wäre, wie das schon direkt ganz anders wirken würde. Hast du denn hier jetzt gefunden? Wert hier dein Seinfeld. Ja, ich glaube, ich hab's. Problem ist, dass ich hier im Keller bin, damit ich meine Ruhe habe und das Internet ist so schlecht, dass jedes Mal, wenn ich YouTube starte, ich von TS kaum noch was mitbekomme. Das. Ah, jetzt weiß ich auch, was ich wirklich gemeint habe. Und das ist ja nicht nur bei Seinfeld. Wenn der Sound beim Szenenwechsel bei vielen Sitcoms ist das, was eine Serie, was halt, was für mich den Wiedererkennungswert ausmacht. Ich zeige euch jetzt gleich ein Beispiel. So wie zum Beispiel bei South. Ja, dieses Brown Brown. Das fällt ja irgendwie auch ein bisschen in die Soundeffektreihe. Das sind so Sachen, die nimmt man halt eigentlich nicht mal so richtig wahr, aber es ist halt total wichtig, dass es irgendwie für das Gesamtbild von sowas. Ja. Also wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt einfällt, ist das von Offenbach. Sowieso als finde ich auch Intro und alles so geil. Finde auch South Park hat, finde ich, sehr viele Musikstücke dabei, die das Ganze, diesen ironischen Unterton immer sehr schön unterstreichen, weil sie halt auch echt so übertrieben genau das darstellen, also was halt parodiert werden soll. Also ich gucke momentan South Park wieder durch, habe bei der ersten Folge angefangen, erste Staffel. Und ich war wirklich überrascht, wie viele Lieder gesungen werden. Also teils hattest du 3 Folgen am Stück ein Lied. Meistens natürlich von Chefkoch. Das macht auch sehr viel aus, als Chefkoch noch dabei war. Der singt wirklich pro Staffel bestimmt 5 Lieder mindestens und immer das gleiche im Endeffekt. Ja, aber Aber auch es sind auch komische. wirklich coole Lieder. Und natürlich Cartmans Lieder. Ich glaube, Chef und Cartman singen die meisten Lieder. Und Cartmans Lieder sind einfach, vor allen Dingen noch in den ersten Staffeln, weil seine Stimme da noch ein bisschen anders ist, noch viel schwerer verständlich, noch viel krächziger und quietschiger. Und da sind die Lieder wirklich teilweise unglaublich gut. Naja, jetzt von den eher neueren Sachen so. Wenn sie Kanye West verarschen, jedes Mal die Lieder, die kennt, glaube ich, auch jeder. Das ist jedes Mal so lustig, wenn ich das höre. Und dann Kennt die ihr neue das? Folge, als rauskommt, dass Stans Vater Lord ist. Das ist. Habt ihr die gesehen? Die Leider ist immer ganz noch klasse. nicht. Ja, warum dann noch nicht? Die ist, ja, vor allem wie er dann in seinem Zimmer sitzt da und dann, ja, I am Lord, Lord, Lord. Auf dem Klo und er nimmt sogar auf, wie er scheißt und dann ein paar Filter drüber und dann ist es das Top-Lied. Nee, das ist moderne Musikindustrie. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht viel anders funktioniert. Das ist natürlich typisch South Park, das ist so wunderbar. Ich habe jetzt eben auch, dass die Messages sind nicht so oft, also jetzt ist ja jede neue Folge, greift irgendwelche Themen auf. Damals nicht so oft. Aber es ist schon in sehr frühen Folgen immer eine Message erkennbar eigentlich. Und das ist auch sehr schön, das zu sehen jetzt, wenn ich es nochmal als nicht Erwachsener, als älterer Mensch mir die Folgen ansehe, dann verstehe ich auch viel mehr als wir als Kind. Ich erkenne die, also ich verstehe, was sie sagen wollen und die Messages darunter und so. Und es ist wirklich echt interessant, das nochmal durchzusehen. Und es ist vor allen Dingen auch krass, mit was die da davon gekommen sind zum Teil, also was die für, wie die Promis verarscht haben teilweise. Da haben sie Leute, die ertrinken in Scheiße in einer Folge und da haben sie Klagen bekommen und es war ihnen einfach scheißegal. Wer wollte nicht aus dem Schrank rauskommen, nochmal ganz kurz? Tom Cruise. Oh Das Gott, kam richtig. sogar für die Emmys, hatte Conan einen Auftritt, wo er so durch die bekannten, durch The Office, Lost und so, wo er durch die bekannten Fernsehserien der Zeit läuft. Und als er durch die South Park-Folge läuft, haben sie den Tom Cruise-Joke nochmal da eingebaut. Und da haben sie ja wirklich Ärger bekommen. Aber dann eben nicht so viel, weil sie sehr clever gemacht haben und ihn wirklich wortwörtlich in den Schrank hatten in der Folge. Ja, wir hatten es schon mal kurz angeschnitten, nämlich das Thema Intros und Outros. Ist ja auch nochmal so eine Sache. Wenn ich jetzt so spontan Intros nennen müsste, würden mir jetzt ganz viele von Animes einfallen, so, und vor allem von den alten, der alten deutschen Intros, so, also Naruto, One Piece, was weiß ich, Detektiv Conan hatte das beste Intro. oder Hero Ninja Turtles. Das ist auch so geil. Und Also das deutsche. originell. Ja, ich finde einfach, wer hat gesungen, Frank Zander oder so? Das ist halt einfach klasse Sound, das singt man auch immer wieder mit, oder Digimon oder was weiß ich. Oder halt von den neuen, von den halt aktuellen Serien halt, Game of Thrones oder so. Weiß nicht, gibt viele geile Intros. Was findet ihr denn, muss denn ein gutes Intro ausmachen? Oder was sind denn so eure Lieblingsintros, gute Intros, die euch jetzt so einfallen? Also es muss auf jeden Fall viel Wiedererkennungswert haben, also noch mehr als der Soundtrack selber. Es muss wirklich so irgendwie eine Melodiefolge oder irgendein Ton sein, der dort benutzt wird, den du so normalerweise nicht hörst. Und so für mich gerade persönlich ist es halt eigentlich Breaking Bad, was aber, glaube ich, mehr damit zusammenhängt, dass ich die Serie so gut finde, statt das Intro an sich. Und wirklich das Intro noch krass, halt alles, was man irgendwie als Kind gesehen hat. Also, ich bin ja eigentlich kein Anime-Fan, aber irgendwelche alten Animes, das hat man halt irgendwie, glaube ich, für immer im Kopf. Also gutes Intro für mich ist, ja, ich muss ehrlich sagen, weil ich halt die Serien oft so ein Stück online gucke, ist für mich ein gutes Intro ein kurzes, knackiges Intro, weil ich das sowieso im Endeffekt immer skippe. Natürlich ist es schön, ich liebe das Intro von Game of Thrones, es sieht fantastisch aus, das Lied ist absolut Hammer, aber ich gucke mir das pro Staffel genau einmal an und dann skippe ich das jedes Mal, weil ich da keinen Bock habe, 2 Minuten das gleiche Lied im Stück zu hören jedes Mal. Deswegen für mich persönlich das beste Intro momentan ist wohl das von 30 Rock, weil es geht nur 15 Sekunden. Aber ist wenigstens für die 15 Sekunden so gut, dass ich die 15 Sekunden nicht skippe, sondern die jedes Mal gucke. Also ich gucke mir dann schon gerne mal gute Intros an. Ich finde gerade bei Game of Thrones ist ja, dass du es am Am Beginn der Beginn der Serie Serie. oder der Folge, da fliegt ja die Kamera nochmal über die Karte und ja, du siehst halt die Orte, an denen jetzt, was ich, die Handlung stattfindet. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Also an sich so, das finde ich eigentlich einer der besseren Intros und es klingt halt auch geil, finde ich. Und sonst höre ich mir geht gerne ein gutes Intro an. Das beste Black Lagoon ist richtig geil, Jormungand ist richtig geil, halt viele der alten Sachen. So von normalen Serien fällt mir jetzt eigentlich kaum was ein. Ich fand das von Hannibal, fand ich sehr passend. Ja, und halt, keine Ahnung. Auch Breaking Bad fand ich eigentlich ganz cool, so als Intro. Das hatte zu so diesen, finde ich auch immer interessant, wenn man es schafft, so diese Thematik oder Grundstimmung ins Intro einzubauen. Das klang halt irgendwie schon ein bisschen nach Chemie und so ein Zeug und Ja, Hannibal klang Breaking schon Bad nach Intro ist Massenmörder und so Hammer. ein Zeug. Ja, es gibt halt noch, was ich auch noch gut finde, sind halt so von Klassikerfilmen, aber ich meine so, ich sag mal, also George Lucas Produktionen hauptsächlich, weil die halt gerade sehr eingängige Melodien haben, also das sind auch Sachen, die man nie vergisst. Oh, und natürlich James Bond Intros sind auch sehr eingängig, sehr ikonisch. Ist Wo die aber immer noch Kamera dasselbe, oder? schießt und in den Kreis reinläuft und dann singt irgendeine Frau, dann sieht man nackte Frauen und Knarren und so, Martinis, das ist alles sehr cool. Das gefällt dir, ne? Das Ja, gefällt dir. natürlich. Nee, aber was mir noch zu Intro eingefallen ist, ist natürlich ein sehr wichtiges Intro. Natürlich das Intro von den Simpsons, das jedes Mal anders ist. Zumindest der Endgag. Ich meine, das kennt nun wirklich jedes Kind. Und der Couch-Gag, den gibt's schon seit Anfang an. Ja, die finde ihn, manchmal ist er lustig, manchmal nicht, aber die Idee überhaupt, Ja, es ist nicht die immer so so immer lustig, aber neues dass du oder das neue wirklich Gag. immer hast. Da war auch American Dad hätte das auch, einen individuellen Gag immer am Anfang. Halt nicht so ausgereift wie der, nicht so ausgefallen wie der von den Simpsons, sondern einfach ein anderer Zeitungsartikel, den Stan jeden Morgen liest, aber war trotzdem witzig. Sowas finde ich auch cool. Ja, Das das gibt ist. mir so einen kleinen Ansporn, dass ich das Intro wenigstens jedes Mal gucke. So ein Matt, wie heißt der Matt Groening, also der Erfinder von den Simpsons halt einfach. Weil ich glaube, das macht er auch bei Futurama, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, was der noch macht, aber ich vermute mal, dass der das, glaube ich, ganz gerne macht. Das ist so. Ach ja, stimmt, bei Futurama ist auch immer was anderes. Also Wobei, ich bei mag's aber Futurama auch. ist. Ich finde es bei Futurama tatsächlich fast noch lustiger als bei den Simpsons. Also ich musste bei Futurama tatsächlich im Intro häufig mehr lachen als die ganze Folge. Spricht das für für Future? Ich glaube, bei American Dad war noch, dass Roger irgendwie immer was anderes anhatte oder so, aber das war jetzt allgemein nicht so lustig, fand ich. Weiß ich auch nicht, ob so ein Intro wirklich witzig sein sollte. Keine Ahnung, aber ja. Der nächste Punkt wäre halt, ans Ende zu springen zum Outro, ob es denn guckt. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass du überhaupt kein Outro anguckst, oder so, wenn ich das jetzt so richtig aufnehme. Nee, es nervt mich immer. Allerdings Alle. finde ich es schön, wenn eine Serie eine spezielle, eine besondere Folge oder Szene dadurch mit Intro oder Outro noch hervorhebt. Da fallen mir 2 Dinge ein. Es war eine Folge von Hunter x Hunter. Das war das Ende von der langen Arc. Und da bei der letzten, beziehungsweise bei der zweitletzten Folge, aber die Handlung war in dieser abgeschlossen, haben sie für die Folge wirklich, haben sie das Outro, Intro und die Zwischensequenz, haben sie alles rausgenommen, damit die Folge, damit sie so viel Material wie möglich in diese 20, 25 Minuten reinpacken können. Und das gibt gleich eine ganz andere Atmosphäre, wenn die Folge anfängt. Und dann hast du kein Intro, gar nichts. Es geht direkt in die Handlung rein. Und es ist schön, wenn damit so ein bisschen gespielt wird. Und das andere ist bei Game of Thrones. Habt ihr das beide gesehen? Sonst spoil ich jetzt was. Spoil doch Ich habe ruhig. Game of Thrones auch gar nicht gesehen, aber ich wurde schon tot Nee, gespoilert, deswegen ist es ja, egal. halt Red Wedding sagt euch bestimmt was. Ja, ich Ja. hab gesehen. Und als die Folge hört auf und alle sind tot und es ist furchtbar und du heulst und dann kommt da, scrollt der Text runter und es setzt keine Outro-Musik ein. Und das hat wirklich sehr stark, das hat eine unfassbar starke Wirkung. Nachdem du dieses Massaker siehst, diese Abschlachtung von den ganzen Hauptcharakteren, und dann kommt einfach schwarz und dann kommt der Text und es ist einfach fertig und es ist still und dann sitzt du da alleine mit deinen Gedanken. Ich fand die ja nicht so schlimm, also ich hatte jetzt keine so große Sympathie mit denen, aber ja, also du hast schon recht, so die Idee, einfach Intro und Outro mal was Besonderes zu machen, spricht halt auch wirklich die Detailverliebtheit oder die Mühe, die man in eine Serie stecken möchte, so. Und was mir jetzt noch einfällt, ist, dass zum Beispiel Shin Sekai hatte zum Beispiel überhaupt kein Intro, da kam die Titelmusik gleich auf die Anfangsszene so mit drauf und die Credits und alles Mögliche. Und das fand ich dann auch immer ganz cool, weil dann dadurch, da hast du halt einfach mehr vom Anime. Ja, das ist cool, das klingt auch gut. Da fällt mir auch nochmal ein, bei Hunter x Hunter, da haben sie für die allerletzte Folge des Anime, haben sie für das Outro das Intro-Lied genommen, aber nicht die gekürzte 1,5-Minuten-Fassung fürs Intro, sondern das komplette 4-minütige, was auch immer, 4-minütige Song und da irgendwie noch eine andere Version davon. Und da haben sie das darüber dann noch so abschließende Szenen gespielt und so. Und das hatte eine wirklich starke Wirkung, weil du kennst, das Intro-Lied hat sich eben über den ganzen Anime 150 Folgen nicht geändert, weil jedes Mal dasselbe Intro. Und am Schluss hattest du abschließend für die ganze Serie als Outro nochmal das Komplettlied, also das Komplettlied des Intros. Und das hatte auch wirklich, wirklich starke Wirkung. Ja, also ich würde sagen, mein Problem mit Outros ist eigentlich hauptsächlich, ich bin gleich im Vergleich zu euch jemand, der relativ wenig guckt und eigentlich halt, also hauptsächlich, was ich im Musik mitnehme, ist dann doch eher irgendwie das Medium Spiel oder halt Film. Und das Outro läuft dann ja meistens in Kombination mit so Credits. Also halt selten mal, dass da irgendwie noch eine Szene kommt oder so, sondern halt viel einfach halt eben diese Textblöcke. Und deswegen gibt es eigentlich kein Outro, das mir jetzt einfallen würde, das ich mag, weil ich meistens einfach nur genervt bin von diesen 10-minütigen Credits, die da einfach ablaufen, die du eh skippst. Ja, ich glaube, ein gutes Outro zu machen ist schwieriger als ein gutes Intro, weil, also Intro kann ich jetzt, werden sich vielleicht noch so viele Leute angucken, weil wollen die Stimmung für die Folge kommen oder was ich so, und die sind halt manchmal richtig geil so. Und das Outro ist halt, ja, die Folge ist vorbei, vielleicht war sie geil, vielleicht war sie nicht geil, und dann kommt halt irgendein Outro und dann hörst du Ja, dir das halt nicht an. das Problem ist, wenn es jetzt eben genau anders ist, wie bei den Beispielen, die ich genannt habe, dann kann so ein Outro die Stimmung und die Atmosphäre in einer Folge auch nochmal komplett kaputt machen. Da guckst du, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich irgendwann eine Folge geguckt, dann war das total das dramatische Ende, jemand ist gestorben oder keine Ahnung. Und dann kam dieses Outro, was seit 20 Folgen dasselbe ist, mit ein total fröhliches Outro. Oder lustig oder so, und das hat die Stimmung dann nochmal komplett kaputt gemacht. Und das hasse ich dann richtig. Ja, ich weiß nicht, gute Outros, da fällt mir jetzt irgendwie bloß Psycho-Pass ein. Das ist aber auch richtig geil. Das ist so, ist halt einfach irgendwelches Techno-Gekloppe. Oh ja, Und Psycho-Pass, soll ich mir das, weil ich höre da viel davon, soll ich mir das ansehen? ja. Ist das mit Max oder was? Nee, nee. Machen wir hier da jetzt aus, sonst höre ich mich. Psychopath, das ist halt so Sci-Fi-Dystopie mit, keine Ahnung, Moral, Gedöns obendrauf. Es ist eigentlich ganz cool gemacht, die Action ist cool so und ja, Charaktere sind in Ordnung. Es wirkt halt nicht so übertrieben Anime, irgendwie total überzeichnet alles. Aber ich hatte halt Probleme damit, weil ich es mit Untertitel geguckt habe und der ist dann halt schon recht dialoglastig. Ist halt extrem stressig, wenn du immer unten mitlesen musst. Ja, ich kenne es. Es nimmt dich auch raus und so. Es ist sehr mühsam. Vor allen Dingen, wenn du einen schönen, bildgewaltigen Anime guckst. Wirklich, wirklich schön animiert. Und dann musst du die ganze Zeit unten auf den Kacktext gucken. Ich weiß halt nicht, wie die deutsche Synchro ist, aber ja, ich würde sagen, kannst du dir angucken, es ist nicht schlecht. Also das Outro von Psychopath fand ich geil. Und was mir jetzt noch einfällt, ist Two Worlds 2, was glaube ich. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist Rollenspiel. Also es ist halt eigentlich typisch Rollenspiel, mehr braucht man nicht sagen. Und da gibt es halt Outro, so, weiß ich, keine Ahnung, alles ist gut ausgegangen, gibt es so einen richtig schön übertriebenes Pop-Schnulzenglied. Und es ist einfach, es ist geil. Also es ist halt wirklich schnulzig und alles. Und ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich das feiere, aber ich finde es halt einfach geil, wie das dann am Ende kam so und eigentlich ein zufriedener Abschluss. Das ist halt so auch wieder so ein Beispiel für das Outro verstärkt zu so den Effekt, den die Folge hatte. Oh, dazu noch, geil ist es, wenn eine Serie wirklich einen neuen Soundtrack bringt, extra für eine Szene. Einen komplett neuen, den sie noch nicht verwendet haben. Und das finde ich halt immer, wenn er dazu natürlich noch gut ist und passend, eine wirklich krasse Wirkung. Also, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war Hunter x Hunter oder so. Und dann kam halt eine wirklich krasse Szene, die ich aus dem Manga schon kannte. Und für die Szene extra, nur für die Folge, hatten sie einen komplett neuen Soundtrack. Und das war richtig gut. Das finde ich dann, da merkst du auch, dass die Leute die Arbeit respektieren und dass es ihnen Spaß macht, dass es ihnen gefällt. Wenn sie sich wirklich die Mühe machen, wenn sie dann noch die extra Meile gehen, um es wirklich so perfekt zu machen. Ja, wir sind am Outro, am Ende quasi, es sei denn, jemand möchte noch was sagen. Ja. Ist schlechte Überleitung, ich weiß. Ich glaube, damit ist jetzt alles gesagt. Ich hatte eigentlich noch was Gutes zu Soundeffekten, aber es ist jetzt auch nicht mehr so Ja, wichtig. das ist jetzt nicht so wichtig, wenn du noch was hast. Aber kannst ruhig sagen, wenn du jetzt irgendwie. Merkt ruhig noch was los, wir haben noch Zeit, so ist es nicht. Jetzt letztens, weil wir es vorhin noch von wie Soundeffekte oder Musik im Stream beeinflussen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe, aber das war auch irgendwo so eine Serie witzig gemacht mit diesem Sitcom-Lachen halt nach jedem schlechten Gag. Und dann kam halt irgendwie der Hammer, irgendjemand stirbt, das war halt irgendwie auf einmal total düster. Und die haben halt auf einmal von einem Schlag auf den anderen dieses Sitcom-Lachen dann auch rausgenommen. Und du hast halt so richtig gemerkt, wenn dann halt irgendein Witz gemacht wurde, wie so die Stimmung richtig untergegangen ist. Also du konntest halt nicht mehr mitlachen, weil ein Gag, der halt total blöd war, wo du halt nur mitgelacht hast, wie dieses Sitcom-Lachen, war halt dann auf einmal auch nur irgendwie so. Es hat halt die Stimme total verändert, wenn du einfach diesen Sound dann rausgenommen hast. Aber das ist auch, das finde ich auch cool, wie du über den Soundtrack und so mit den Erwartungen des Zuschauers spielen kannst, weil du dir diesen gewissen, den Laugh-Track oder was auch immer erwartest, und wenn dann was anderes benutzt wird. Das finde ich, machen sehr viele Serien auch sehr cool. Ja, wenn der Soundtrack sich ein bisschen mit der Szene widerspricht, das hat immer einen geilen Charakter, finde ich. Mir fällt jetzt aber irgendwie auch gar nicht so was Spezielles ein. Ich weiß auch gar nicht, es wird, glaube ich, nicht so sonderlich oft verwendet. Ja, meistens auch in Verbindung mit einer Parodie oder so. Naja, wie gesagt, so viel gibt es eigentlich nicht mehr loszuwerden zu den Soundtracks. Dann würde ich das jetzt beenden. Hat mir Spaß gemacht, ich fand's cool. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, war toll, wie letztes Mal. Ja, war cool. Hoffentlich die Aufnahme auch so gut wie letztes Mal. Ja, hoffentlich ist die Aufnahme so gut wie letztes Mal. Jetzt wissen natürlich alle nicht, was das letzte Mal war und werden schön Kommentare schreiben. Ja, tausende Kommentare werden sie schreiben, alle unsere An die Dutzenden Millionen Menschen, die Zuhörer. uns zuhören. aus Amerika und Asien überall auf der Welt. Sie werden es rebloggen und auf Facebook posten, auf Twitter twittern. Ihren Freunden und Bekannten sagen, ans schwarze Brett hängen. Wie auch immer, schön an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Blöd sind natürlich diejenigen, die vorher abgeschaltet haben. Das war's mit dem Quassel-Strip-Podcast für heute. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wieder mit so phänomenalen Gästen. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss.